Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Meine Güte, denke ich manchmal, bin ich aber auch wirklich ein Dödel. Wieso? Ja, das erkläre ich euch ganz schnell, bevor ich zur heutigen App komme. Ich habe mich die ganze Zeit oder schon seit einiger Zeit gewundert, warum denn nichts mehr über das Affiliate-Programm von iTunes hier bei mir reinkommt. Das hat den Grund, ich habe vollkommen verpennt, dass iTunes ja gar nicht mehr Trade Doubler als Partner hat. Nun ja, ich habe mich jetzt angemeldet beim neuen Partner, die Affiliate-ID und so weiter und so fort ist eingetragen. Also, ja, wenn ihr über die Links Apps kauft, dann unterstützt ihr OAD und sorgt dafür, dass dieser Podcast noch länger existiert. Das klappt jetzt wieder wunderbar. Und nun zur App. Album des Tages von Sony Music Entertainment Germany GmbH. Es ist keine Universal App, was aber nichts macht. Ihr könnt die App natürlich auf dem iPad laufen lassen. 2,6 Megabyte groß, Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch etc. Und Version 1.2.5 liegt vor. Was macht Album des Tages? Album des Tages macht im Prinzip das, was auch Film des Tages macht. Film des Tages habe ich euch neulich mal vorgestellt, wo jeden Tag ein Film vergünstigt, deutlich vergünstigt angeboten wird. Und genau das, ja, macht, wie der Name schon sagt, Album des Tages. Bis zu 70% günstigere Alben-Downloads von Topstars, der Musikszene, um ganz genau zu sein. Kaufen tut ihr das dann natürlich über iTunes und bezahlen über eure Apple-ID. Ihr könnt Push-Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Album verpasst. Und ja, die Preise sind jeweils auch wieder 3,99 von zum Beispiel 9,99 oder so. Da war zum Beispiel mal, wie man auf den Screenshots sieht, Bruce Springsteen dabei oder auch Pink. Oder wenn ich das jetzt ein wenig noch rumlabere und live spreche und live gewissermaßen die App starte, was übrigens auch auf dem iPhone 6 ein wenig dauert, dann sieht man, dass das heutige Album von Hurts Happiness ist, was übrigens nicht 3,99, sondern 4,49 kostet, vorher 8,99. Der Deal läuft ab in 6 Stunden und 34 Minuten. Das Ganze könnt ihr natürlich auch sharen per Facebook, Twitter, Google+, was auch immer. Gestern zum Beispiel war von Snoop Lion, sagt mir nix, Walk the Moon, Meghan Trainor war auch schon mal dabei, Pitbull, ja, und so weiter und so fort. Ich denke, ihr habt den Sinn verstanden, günstig jeden Tag an ein Album kommen. Man kann da mal reingucken, es ist nicht immer was dabei, was einen interessiert, aber das hängt natürlich auch einfach vom persönlichen Musikgeschmack ab. Weil die App gratis ist und ab und an wirkliche Highlights liefert, von mir eine Download-Empfehlung für Album des Tages, genau wie damals auch für Film des Tages. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.